Kapitel 26. Reden ist Silber, tun ist Gold. Durch Feiglinge will Gott seine Werke nicht offenbar machen. Ralph Waldo Emerson, furchtloser Schriftsteller und Dichter, der Taten und Worte beherrschte. Eine Freundin von mir hat sich, sag bloß, auf die Innenseite ihres Oberarms tätowieren lassen. Eine Hommage an die Tatsache, dass es sich bei allen großen Aha-Erlebnissen im Endeffekt um Selbstverständlichkeiten handelt. Angst ist eine Entscheidung. Ich bin liebenswert. Don't worry, be happy. Jedes Mal, wenn sie jemandem die Hand zum Abklatschen entgegenstreckt oder ihren Arm hebt, um zu überprüfen, ob es Zeit für eine Rasur ist, wird sie daran erinnert, dass das Erhabene meist im Offensichtlichen verborgen liegt. Sie kennen sicher auch Tausende dieser Lebensweisheiten, haben sie Millionen Male gehört oder an sie gedacht. Doch wenn ihnen schließlich ihre wahre Bedeutung klar wird, fühlt es sich plötzlich an wie eine weltbewegende Neuigkeit. Eine Offenbarung bedeutet, etwas bereits Bekanntes wirklich zu verinnerlichen. Sobald es etwas von unserem Gehirn in unser Innerstes geschafft hat, können wir es nutzen, um unser Leben zu verändern. Die 1-Million-Euro-Frage lautet, tun wir es auch? Wie viele Jahre verbringen Menschen damit zu reden und alle Eventualitäten abzuwägen? Sie besuchen Kurse, klappern Vorträge ab und begraben sich unter Selbsthilfematerialien, bevor sie endlich etwas tun, wenn überhaupt. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass nur 5% der Leute, die sich für einen Kurs oder ein Seminar anmelden, tatsächlich etwas mit dem dort erlangten Wissen anfangen. Das gilt auch für sehr, sehr, sehr teure Angebote und nicht nur für den Kurs »Wie haushalte ich vernünftig?« an der örtlichen Volkshochschule. Der Grund dafür ist, dass viele Menschen wirklich, wirklich, wirklich etwas verändern wollen, aber nicht bereit sind, dafür ihre Komfortzone zu verlassen und zu handeln, egal wie viel Zeit und Geld sie für ihre Ziele auch investieren mögen. Das bedeutet wohl, dass sie diese doch nicht so dringend erreichen wollen, wie sie behaupten. »Ich habe es versucht«, ist der armselige kleine Bruder von »Ich habe es allen gezeigt«. Erfolgreiche Menschen nehmen unbequeme Situationen nicht nur in Kauf. Sie wissen sogar, dass man aktiv nach ihnen suchen muss, um weiterhin auf der Siegerstraße zu bleiben. Sie nehmen jede neue Herausforderung an, statt sich mit Stillstand und dem Status quo zufrieden zu geben. Der Muskel des Triumphierens ist wie jeder andere Muskel auch. Man muss ihn benutzen, sonst verkümmert er. Wenn Sie einen großen Erfolg landen und sich dann mit den Worten »Ich hab's geschafft«, »Es läuft«, zurücklehnen und darauf warten, dass die schon lange überfällige Flut der Großartigkeit über sie hineinbricht, dann werden sie an Muskelmasse verlieren. Sie werden wieder in den Schwabbelzustand verfallen, in dem sie sich befanden, bevor sie mit dem Training begannen. Bleiben Sie also in Bewegung, wachsen Sie weiter über sich hinaus und überwinden Sie kommende Hindernisse. Hören Sie bloß nicht auf, sich zu entfalten. Wenn Sie das erste Level bewältigt haben, finden Sie sich im zweiten wieder. Nehmen Sie eins nach dem anderen in Angriff. Jeder neue Schritt bietet die Chance, etwas zu lernen. Im Grunde heißt das, Sie müssen sich erneut einer unangenehmen Situation stellen. Denn wenn Sie ein Level erreicht haben, in das Sie es noch nie geschafft haben, stoßen Sie dort auf unbekannte Herausforderungen. Die müssen Sie dann auch bewältigen, statt sich in die Komfortzone zurückfallen zu lassen. Das unterscheidet die Erfolgreichen von den Erfolglosen. Neues Level, neuer Gegner. Es gibt im Leben nur zwei Zustände. Man kann sich vorwärts bewegen und sich entwickeln oder zurückweichen und sterben. Wenn Sie sich entfalten wollen, müssen Sie die Hindernisse überwinden, statt sich vor ihnen zu drücken. Hindernisse und Herausforderungen sind die Vorboten des persönlichen Wachstums. Niemand bringt es zu etwas, ohne erfolgreich ein paar Hürden zu nehmen. Eine Geburt ist ein schmutziges, schmerzhaftes, furchteinflößendes, prekäres und abgefahrenes Ereignis. Aber es ist auch ein verdammtes Wunder, das zu neuem Leben führt. Wenn Sie ein neues Leben wollen, müssen Sie dafür arbeiten. Theorien, Diskussionen, Wunschträume und gute Vorsätze reichen nicht aus. Ich habe in dieser Hinsicht kürzlich einen wahren Weckruf erhalten, von dem ich Ihnen erzählen möchte. Möge er Sie dazu beflügeln, aktiv zu handeln und sich gleichzeitig Ihren felsenfesten Glauben zu bewahren. Egal, was passiert. Ich habe im Moment keinen festen Wohnort. Man könnte auch sagen, ich lebe überall. Vor 2 Jahren habe ich mein Haus verkauft. Seither bereise ich die ganze Welt. Ich war schon immer gern unterwegs. Zum Arbeiten brauche ich nicht mehr als meinen Computer, eine zuverlässige Internetverbindung, guten Handyempfang und ein Sandwich. Also beschloss ich, meine Habseligkeiten einzulagern und in die Welt hinauszuziehen. Ich betrachte diese Daseinsform als Chance, mein Gerede, das Leben nach den eigenen Vorgaben zu leben, wirklich in die Tat umzusetzen. Ich will zu einer Priesterin der hohen Frequenz werden, rund um den Globus reisen und herausfinden, in wie vielen Sprachen ich den Satz »Könnten Sie bitte auf mein Gepäck aufpassen, während ich auf der Toilette bin?« lernen kann. Im Moment liegt mein Hauptaugenmerk darauf, die Sache mit dem »sich ergeben« zu meistern. Ich möchte unerschütterlich an das noch nicht Gesehene glauben. Ich möchte dem Universum so bereitwillig vertrauen, dass mir das zur zweiten Natur wird. Ich will mit perfekt ausgestreckten Füßen einen Kopfsprung ins Ungewisse machen können, während Gänseblümchenblütenblätter hinter mir hersegeln. Oder ich zumindest etwas mehr Anmut und Leichtigkeit dabei an den Tag lege. Gerade jetzt, wo ich rund um die Welt bummele und hochtrabende Dinge über Entscheidungen und Loslassen predige. Auch ich würde gern handeln, statt zu reden. Mich in mein Schicksal zu ergeben, spielt bei dieser Lebensform oft eine Rolle. Vor allem, wenn ich mir überlegen muss, wo es als nächstes hingehen soll und wie ich dort unterkomme. Normalerweise gehe ich so vor. Ich lasse mich einfach treiben und vertraue darauf, dass mich das Universum zur richtigen Zeit an den richtigen Ort führt. Was zu meiner großen Freude bisher immer geklappt hat. Zum Beispiel bin ich einem plötzlichen, bizarren Impuls gefolgt und in Tokio gelandet, einer Stadt, die mich nie zuvor interessiert hat. Ich verliebte mich nicht nur Hals über Kopf in diese Stadt. Ich bekam auch direkt ein perfekt möbliertes Apartment auf dem Silbertablett serviert. Ich entschied mich, eine Zeit lang dort zu bleiben. Als ich gerade versuchte und daran scheiterte, mein nächstes Ziel festzulegen, erhielt ich völlig unverhofft die Einladung, in einem wunderschönen, ländlich gelegenen Gästehaus in Spanien unterzukommen, in dem auch gute Freunde von mir lebten. Außerdem treffe ich immer wieder, ganz und gar zufällig, in den entferntesten Ecken der Welt auf irgendwelche Nomadenkollegen. Mit einigen habe ich mich zum Beispiel auf Bali angefreundet. Mir sackt jedes Mal die Kinnlade runter und mir wird fast schwindlig, wenn ich wieder irgendwo auf einen von ihnen stoße. Was? Du läufst auch mit einem Sarong bekleidet und mit ungekämmten Haaren hier in diesem winzigen, abgelegenen Fischerdorf mitten im indonesischen Nichts herum?